Was lehrt uns das Glaubensbekenntnis? Also kurz nochmal zu den vier Teilen jetzt. Das Glaubensbekenntnis lehrt uns die Hauptartikel unseres heiligen Glaubens, die hauptsächlichen Wahrheiten, nicht, dass es Wahrheiten gibt, die wichtiger sind als andere, aber es sind einmal die, die die Apostel gemäß der Tradition zusammengetragen haben. Jeder von einem Apostel einen Artikel, bevor sie sich dann die Welt zerstreut haben, um nach dem Auftrag Christi der ganzen Welt, die damals bekannt war, zu lehren, zu predigen, zu heiligen und das Leben der Kirche, die Kirche zu begründen. Die 12 Artikel, also die Hauptartikel des Glaubens.